alles weg. Gegenwart hier ist nicht mehr schön. Wir denken, eine bessere Zukunft soll es für uns geben. Eine bessere Zukunft, wo es unter zu sein. Ein freies Volk, klug und heil. Die Gegenwart hier ist nicht mehr schön. Wir denken, eine bessere Zukunft soll es für uns geben. Eine bessere Zukunft, wo es unter zu sein. Ein freies Volk, klug und heil. Eine bessere Zukunft, wo es unter zu sein. Ein freies Volk, klug und